Abschnitt 5 aus Abu Telfan oder die Heimkehr vom Mondgebirge von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 7. Kapitel. Nun sage mir, ob diese Gegend nicht da liegt wie Goethes sämtliche Werke in 40 Bänden, rief der Vetter Wassertreter mit beiden Backen kauend und mit der Spitze des aufgeklappten Taschenmessers einen weiten Halbkreis vor sich in der Luft beschreibend. Leonard Hagebucher, noch immer schweigsam und wortkarg, nickte dem Gleichnis seine Billigung und hielt sich gleichfalls con amore an den nahrhaften Inhalt des geöffneten Schnappsacks. Es waren ungefähr 8 Wochen seit den in den beiden vorigen Kapiteln beschriebenen Szenen vergangen. Es war ein schöner, heiterer Morgen und die Stunde, in welcher der gesunde Mensch, der früh aufstand, die Scheu des Leeren in hohem Maße zu empfinden berechtigt ist. Der alte und der junge Vetter saßen auf einem Haufen zerschlagenen Basalts unter einem Apfelbaum an der fürstlichen Landstraße. Der Gaul des Wegebauinspektors stand friedlich und fromm daneben und riss mit lang vorgestrecktem Halse das Gras aus dem Graben. Im Duft und Glanz lag die Nähe und die Ferne, und der Vetter Wassertreter wiederholte: »Goethes sämtliche Werke, von diesem Steinhaufen bis zum Horizont und hinaus über den Horizont, sagt alles mit Behaglichkeit. Blättern Sie weiter, auch über die nächste Seite scheint die Sonne. 40 Bände Weltruhms, 82 Lebensjahre und nur 4 Wochen ungetrübtes Glück oder besser eigentliches Behagen. Welch ein Trost für uns alle, dieser alte Knabe in seiner Fürstengrube zu Weimar ist. Ob man ein großer Poet und Staatsminister oder ein kleiner Narr und Wegebauinspektor ist, bleibt sich am Ende verflucht gleich. Ein Vivat allen guten, wackeren Gesellen zu Wasser und zu Lande, auf ebener Erde und auf den goldenen Wolken im blauen Äther, den guten, wackeren Gesellen, die aushalten und sich nicht irren lassen und bei jeder Witterung den Tag preisen. Tue, was du willst, Leonard, aber in allen Lagen nimm dir ein Exempel an dem alten geheimen Rat und an dem Vetter Wassertreter. Stirbst du jung, so wirst du das Deinige genossen haben. Stirbst du alt, so kannst du dich in Ruhe einen Quietisten, Lumpen oder, wie es dem Pöbel sonst beliebt, schimpfen lassen. Du hast, was dir gehört, gerettet und kannst die Leute reden lassen.« »Das ist alles recht schön«, sagte Leonard Hagebucher kläglich, »aber fürs Erste handelt es sich für mich weniger darum, die Nase hochzutragen, als sie aus dem Schlamm zu ziehen. Alles Schlagen mit Händen und Füßen versenkt mich nur immer tiefer in den Morast. Noch eine kurze Zeit und der arme Teufel ist verschwunden und der Vetter Wassertreter kann ihm ein Denkmal setzen mit der Inschrift: Hier liegt der Tropf seines Schicksals würdig. Daheim im Tumurki-Lande.« »Daheim«, rief der Vetter in fast noch kläglicherem Tone als der Afrikaner, »daheim im Tumurki-Lande? Also so weit bist du schon herunter? Es wäre freilich nicht zu verwundern, aber traurig ist's doch. Armer Bursche, die Gefangenschaft hat dich grenzenlos verwöhnt. Statten wir der Madame Claudine einen Besuch ab. Auch das wäre kein Wunder, wenn sie den Rat für uns hätte, den wir nunmehr schon wochenlang vergeblich in allen Ritzen und Winkeln suchen.« »Wer ist diese Madame Claudine?« fragte Leonard. »Ich höre diesen Namen nicht zum ersten Male, und immer wird er mit einer gewissen melancholischen Betonung ausgesprochen. Wer ist diese geheimnisvolle Madame Claudine?« »Eine Frau, welcher du schon längst einen Besuch gemacht haben solltest, Sohn Afrikas. Jetzt haben wir noch einige restaurierte Abzugsgräben und den Weg am Nonnenkopf, über welchen mir neulich der Wolkenbruch so niederträchtig herfiel, zu revidieren. Im Ochsen zu Fliegenhausen halten wir Mittag und Mittagsruhe und nachher gehen wir zur Madame Claudine. Im Laufe des Tages werde ich dir dieses und jenes von der Frau erzählen. Sammle die übrigen Brocken und lass uns wandern.« Leonard Hagebucher erhob sich und der Vetter Wassertreter bestieg von neuem sein Ross. Sie verbrachten den Morgen ihrem Programm gemäß, zählten Steinhaufen, untersuchten Wasserläufe und Gräben und hielten allen die grüne Ferne durch schnurrenden Eisenbahnzüge zum Trotz ihre Wege rein und in gutem Zustande. Gemütlichkeit und Grobheit wechselten in den Kundgebungen des Vetters den Umständen und den Leuten gemäß, mit welchem er es in seinem Amte zu tun hatte, und was er von der Madame Claudine zu erzählen hatte, erzählte er. Leonard hatte wiederum Gelegenheit, sich in manchen Dingen zu orientieren, die ihm sehr neu erschienen, es aber keineswegs waren. »Fliegenhausen wird dir wohl noch bekannt sein, und der Katzenmühle wirst du dich ebenfalls noch erinnern«, sprach der Vetter Wassertreter. »Solch ein deutsches Dorf hält seine Erscheinung und seinen Geruch mit merkwürdiger Zähigkeit fest, und aus dem Boden wächst immer dasselbige Geschlecht, und im Ochsen steht der Eichentisch noch auf derselben Stelle, auf welcher er vor 50 Jahren stand. Mit der Mühle ist das anders, und du wirst ja sehen, was davon übrig geblieben ist.« »Den Bach hat der Teufel, wollte ich sagen, das 19. Jahrhundert geholt, und es ist ein Jammer und Schaden um seine Forellen. Den Katzenmüller mitsamt seiner Familie hat der Teufel wirklich geholt und via Bremen nach Amerika expediert, wo es ihm besser geht, als er's verdient. Im Jahre 51 waren Bach, Mühle, Müller, Müllerin und Müllers Tochter noch im lustigsten Flor. Um Weihnachten 52 aber, als Madame Claudine ankam, ging es zu Ende mit allem. Die hübsche Caroline war in das Landeszuchthaus abgeliefert, die beiden Alten rüsteten sich zu ihrer Fahrt über die See und oben im Lande war bereits der Grund zu den Fabriken gelegt, welche den Bach fraßen. Das ist so eine einfache Geschichte, so eine Art Dorfgeschichte, ohne Glanzwichse, Pomade und kölnisches Wasser. Das schöne Müllermädchen spielte natürlich die Hauptrolle in dem Trauerspiel. Das Kriminalgericht fand sich berufen, allerlei Dorfgerüchten nachzugehen. Eine Kindsleiche wurde irgendwo gefunden, im Bach, im Fichtengrunde, unter dem Düngerhaufen, wer weiß wo. Es ist doch einerlei. Die Geschichte ist seitdem bereits wiederum einige Male in der Umgegend passiert. Die hübsche Sünderin hat ihre 8 Jahre Zuchthaus hinter sich und ist anno 60 ihren Eltern nach Missouri gefolgt, soll nach einem Gerücht einen Quäker geheiratet haben, nach einem zweiten und wahrscheinlicheren aber die Bestimmung des Weibes zu Utah im Mormonenlande zu erfüllen suchen. Das alles hat nicht das Geringste mit der Madame Claudine zu schaffen. Die hat ihre eigene Historie, welche jedoch im Grunde ebenso einfach wie die der Familie in der Katzenmühle ist. Im Februar des Jahres 1852 fiel hierzulande ein starker Schnee, von welchem ihr in eurem Afrika unter dem Äquator wohl kaum etwas gespürt haben mögt. Es war, als ob der Welt nach den politischen Aufregungen der jüngst vergangenen Jahre das Deckbett für einen gesunden Schlaf von einem halben Säkulum aufgelegt werden sollte. 8 Tage hindurch währte der Spaß, und das ist dann die rechte Zeit für unser einen, welcher der Menschheit die Wege offen halten soll und selber nicht durchkam. Herrgott, und nachher will einen die Tante Schnödler und die Cousine Mauser und die ganze übrige Verwandtschaft an seiner roten Nase zupfen und die eigene rümpfen. Tag und Nacht bis an den Hals im Schnee oder im Wasser. Tag und Nacht keine Ruhe. Herr Inspektor vorn, Herr Inspektor hinten. Von der hohen vorgesetzten Behörde Tritte, Knüffe und Püffe, dass einem der Kopf summt und man seine Seele mit Vergnügen auf den ersten besten trockenen Bund Stroh ausächzen möchte. Na, du hast ja auch mancherlei erlebt, Leonardo, und wirst dir eine Vorstellung davon machen können. Bei so bewanderten Umständen rief mich nun damals meine Amtspflicht auch in das Eichental hinter Fliegenhausen, wo die Poststraße durch die Schneemassen vollständig verschüttet war und die Bauernschaft mit Aufbietung aller Kräfte den ganzen Tag über an der Aufräumung derselben gearbeitet, aber für jede Schaufel voll, die sie zur Seite warf, 3 Scheffel voll über die Köpfe bekommen hatte. Der Wind wurde mit zunehmender Dämmerung immer boshafter und tat nach bestem Vermögen das Seinige, um unsere Mühen vergeblich zu machen. Es konnte in der Tat keine bessere Gelegenheit geben, eine angenehme Bekanntschaft zu machen, und so ließ mich denn auch der Himmel die Madame Claudine auf meiner Chaussee finden. Trotz allen Hindernissen und Schrecken des Wetters hatte eine von der Residenz kommende Extrapost sich Bahn gebrochen bis zum Eingang des Fliegenhauser Tales, wo sie denn aber doch endlich stecken blieb. Ein junger, stattlicher, sehr aufgeregter Mann, ein Offizier in Zivilkleidung, arbeitete sich durch die Schneewehen, um uns zu Hilfe zu rufen. Ich hielt ihn im Anfang für betrunken, er war es aber nicht, und ich erfuhr bald, dass er Grund zu seiner Aufregung hatte. Sein Kutscher war ohne alle weiteren Zweifel betrunken, eines der Pferde zusammengebrochen und der Wagen selbst so tief versunken, dass er kaum noch aufzufinden war. Die Dame im Wagen lag ohnmächtig, im Fieber, dem Tode nahe, und mit gerungenen Händen schrie mir der junge Herr zu: »Es ist meine Mutter, helfen Sie mir, oh, helfen Sie uns! Es ist meine Mutter, welche stirbt! Wo können wir sie, wenn auch nur für einige Stunden, unter Dach bringen?« Ganz Fliegenhausen stand nun mir im Kreise um den versunkenen Wagen und kratzte sich hinter den Ohren, und mir für mein Teil erschien die Geschichte kurios und verwunderlich genug. Die Leute sahen anständig und vornehm aus, aber auf den ersten Blick musste man erkennen, dass der Unfall und das arge Wetter sie nicht allein bedrängten. Sie erschienen wie Menschen, die von einem plötzlich ausbrechenden Feuer aus dem Schlafe aufgeschreckt und aus ihrem brennenden Hause gejagt wurden. Eine wilde, hastige und doch stumpfsinnige Verzweiflung sprach aus jedem Wort, jeder Gebärde des jungen Mannes, und der stupideste meiner Arbeiter und Bauern wich betroffen vor seiner krankhaften Heftigkeit zurück. An einem solchen ärgerlichen, mühevollen Tage hat man jedoch genug zu tun, wenn man auf das Nächste und Nötigste achtet und wenigstens für den Augenblick zur Seite liegen lässt, was einen für den Augenblick nichts angeht. Das nächste Obdach bot die Katzenmühle, und dorthin brachten wir, nicht ohne Anstrengung, die erschöpfte Frau. Wir hatten lange zu pochen und zu klopfen, ehe man uns die Tür öffnete. Die beiden Alten waren nicht in der Stimmung, barmherzig und milde gegen die Welt zu sein, und man konnte es ihnen auch kaum verdenken. Das Elend suchte bei dem Elend Schutz, und das ist immer und aller Wege ein ander Ding, als wenn das Glück mit Lachen das Glück zum Tanz auffordert. Die Müllerin war natürlich noch wieder borstiger und grimmiger als der Müller und wehrte sich am längsten gegen unser Eindringen in ihren dunklen Jammerwinkel. Endlich wich auch sie halb der Gewalt, halb der Überredung und verkroch sich grollend zu ihrem Mann hinter den Ofen. Wir legten die kranke Dame auf ihrem Bette nieder und konnten nunmehr kaum noch etwas für sie tun. Ich versprach, womöglich den Arzt von Nippenburg herüberzuschicken, aber die Kranke wies ebenfalls mit großer Heftigkeit diesen Dienst zurück. So nahm ich den Abschied und zog mich mit meinen Bauern und Straßenknechten nach Fliegenhausen zurück. Wir waren gleich einem geschlagenen Heer. Der Sturm und der Schnee hatten das Feld siegreich behauptet. Den Wagen der Fremden mussten wir lassen, wo wir ihn gefunden hatten, und froh sein, dass wir noch die Gäule und den Kutscher retteten. Wenn ich den festen Entschluss hatte, schon am folgenden Tage die Katzenmühle wieder zu besuchen, so lag es nicht an mir, wenn ich ihn nicht zur Ausführung brachte. Ich hatte mir aus dem Schnee der letzten Tage ebenfalls ein Fieber geholt, welches mich unseren Herrgott in seinem Zorn erkennen ließ, mich in einem Federbett halb erstickte und halb mich in Strömen von Kamillentee ersäufte. Erst nach Wochen ritt ich wieder durch Fliegenhausen und dachte dann zum ersten Mal wieder an jene Begegnung im Unwetter, welche ich dir schrieb. Der Schnee war jetzt längst zu Wasser geworden und der Frühling regte sich schon überall in den Büschen und unter den Büschen. Mir war recht wohl zumute und in solcher sehr glücklichen und leichtherzigen Gemütsstimmung trabte ich denn auch zur Katzenmühle und rief mit lautem Hallo nach dem Müller, um mich rasch nach seinen Gästen und ihren schweren Schicksalen in seiner Behausung zu erkundigen. Der Mensch soll aber ja nicht meinen, dass die Welt auf ihn wartet, während er mit über die Ohren gezogener Nachtmütze im Bett liegend schwitzt und Tee trinkt. Die Katzenmühle fand ich noch vor, aber den Katzenmüller und die Katzenmüllerin nicht mehr. Sie waren abgezogen nach Amerika und an ihrer Stelle saß die Madame Claudine in der Katzenmühle und die Madame Claudine war jene ohnmächtige Dame, welche ich mit Hilfe der Fliegenhauser Bauernschaft aus dem Schnee aufgrub. Eine Magd wies mich zuerst von der Tür fort, wie uns an jenem stürmischen Abend der Müller abgewiesen hatte. Der Herr Leutnant sei in die Fremde gegangen und Madame Claudine sei unwohl und nicht zu sprechen, hieß es. Der Vetter Wassertreter aber hat sich nicht umsonst dem Wegebau gewidmet. Er fand seinen Weg zu der geheimnisvollen Frau und nicht zu ihrem Schaden. Denn die frommen Hirten und biedern Ackerbauer der Gemeinde Fliegenhausen machten ihr bereits das Leben sauer genug. Ich fand häufig Gelegenheit, mich der Frau nützlich zu machen und ihre Ruhe und Behaglichkeit gegen die Nachbarschaft, der das Wesen gar nicht gefiel, in Schutz zu nehmen. Dass ich etwas Vertrauenserweckendes in und an mir habe, hat die Base Clementine mir noch nie abgestritten, und so bin ich denn im Laufe der Jahre ein guter Freund der Madame Claudine geworden, und wir müssen wissen, was wir aneinander haben. Sie sitzt still in einem großen Schmerze und würde ihr Geschick gewiss gern um deine Gefangenschaft und Abotelfan vertauscht haben, aber ihr Leid ist gleichfalls nicht neu. Ihre Historie ist so wenig zum ersten Mal auf Erden passiert wie die der schönen Müllerin. Diese Frau, welche wir hier Madame Claudine nennen, ist die Gattin eines hochgestellten Beamten, der einer Kriminaluntersuchung nur dadurch entging, dass er in dem Augenblick, als der Verhaftungsbefehl ihm vorgezeigt wurde, wie man sagt, am Schlagfluss starb. Ihr einziger Sohn glaubte seine Ehre mit der seines Vaters verloren und warf in unverständiger Verzweiflung alles von sich, was sein Leben bis dahin bedingt hatte. Als die Katastrophe über sein Elternhaus hereinbrach, muss sie ihn als einen verweichlichten, verwöhnten Knaben gefunden haben, denn er besaß nicht die Kraft, seine Persönlichkeit, sein Ich, in dem gewohnten Lebenskreise zu behaupten, sondern ließ alles hinter sich und floh wie dein Landsmann, der Vogelstrauß, um irgendwo den Kopf in den Sand zu stecken. Die Mutter steht natürlich für die Richtigkeit seines Verhaltens ein. Sie ließ sich ebenso natürlich in dem Augenblick der Glückswende von ihm fortreißen und wäre ihm bis ans Ende der Welt auf seiner Flucht in das aschgraue Ungewisse gefolgt, wenn nicht glücklicherweise der große Schnee sämtliche Eisenbahnlinien verweht und sogar die Poststraße des Vetters Wassertreter am Eingange des Eichentals vor Fliegenhausen gesperrt hätte. So sitzt sie nun länger als 10 Jahre in der Katzenmühle und harrt auf die Rückkehr ihres Sohnes, und wie ich glaube, warten andere Leute mit ihr darauf. Dass der junge Herr noch am Leben ist, steht der Mutter unzweifelhaft fest, aber desto zweifelhafter ist mir, was er aus sich gemacht hat. Der Unterhaltungsstoff ist uns während dieser 10 Jahre nicht ausgegangen. Wir wissen im Sommer wie im Winter, worüber wir zu schwatzen haben, und im Notfall können wir träumen nach Belieben. Du wirst eine schöne alte Frau, eine weise Frau, eine Heldin kennenlernen, Leonard Hagebucher. Wenn du im Tumorkielland dein Elend mit solchem Anstand trugest wie Madame Claudine Fehleisen das ihrige in der Katzenmühle, so mache ich dir mein allergehorsamstes Kompliment. Himmelsakrament! Nun sieh einmal an, wie mir die Lümmel hier den Winterweg zugerichtet haben. Die ganze Böschung ruiniert. Wie viele besoffene Kotsassen und Brinksitzer haben mit ihrem Mistwagen hier im Graben gelegen. Sollte man da nicht den Glauben an die Menschheit verlieren und den an die Karlsbader Beschlüsse finden? Das ist ja rein um des... »Eine Unglückliche und eine Heldin«, sprach Leonard in tiefem Nachdenken vor sich hin, und der Vetter wieder in den gelassenen Ton seiner Erzählung übergehend sagte, »Du wirst sie sehen, und hoffentlich gefällst du ihr so wie mir. Du wirst sie kennenlernen, und das ist mehr, als sehr vielen Leuten zuteil wird.« »Da ist übrigens Fliegenhausen. Wir wollen da jedenfalls den kürzesten Weg zum Ochsen nehmen. Bei solcher Mittagshitze ziehe ich die Sehne dem Bogen immer vor. Dir aus dem heißen Land Afrika kann's einerlei sein.« Achtes Kapitel. Sie erreichten den Ochsen auf einem, wenn auch nicht ungewöhnlich reinlichen, so doch schattigen Nebenwege und wurden vom Wirt und der Wirtin mit ländlicher Herzlichkeit an der Pforte in Empfang genommen. Ländlich speisten sie zu Mittag, und nach der Mahlzeit streckte sich der Vetter auf die Bank von weichem Holz und riet dem Begleiter, dasselbe zu tun und sich um die Fliegen nicht zu kümmern. Wenn sich die Fliegen nicht um den Vetter bekümmert hätten, so wäre das jedenfalls recht freundlich von ihnen gewesen. Leonard Hagebucher legte die Arme auf den Tisch und den Kopf auf die Arme mit dem festen Vorsatz, das Beispiel des Wegebauinspektors nicht nachzuahmen, und verwunderte sich eine Stunde später sehr, als er erwachend sich nicht in der Lehmgrube der Madame Kulagulla zu Abu Telfan, sondern in der Gaststube des Ochsen zu Fliegenhausen fand. Auch der Vetter richtete sich verstört auf, man trank den Kaffee des Landes weniger des Inhalts als der Form wegen. Der Gaul blieb gern im Stall des Ochsen zurück. Der Vetter und der Afrikaner machten sich auf den Weg zur Madame Claudine, jetzt wieder der Landstraße folgend. Sie durchschritten das oberen Teil des Dorfes und gelangten bald in den kühlen Schatten des Eichentales. Eine Viertelstunde von Fliegenhausen schlugen sie sich zur rechten Seite auf einem ausgefahrenen Hohlweg tiefer in den Wald. Der Pfad wurde in einem Seitentälchen immer schmäler und brachte sie durch eine kurze Wendung um eine hervorspringende Felsenecke zu der Katzenmühle, dicht hinter welcher die Welt nicht mit Brettern vernagelt, sondern durch eine ungefähr 50 bis 60 Schuh hohe Granitwand von den Ährenfeldern der über dieser Steinwand beginnenden weiten Ebene abgeschnitten war. Von diesem Felsen herab stürzte sich früher der lustige Bach auf das Rad, aber wie gesagt, die großen neuen Fabriken droben im Lande hatten längst den Hauptfluss des Wassers für sich in Anspruch genommen und dem demütigen Schwesterchen in der Tiefe nur gerade so viel davon gelassen, als nötig war, um rund um das alte Gemäuer, Gestein und Gebälk und das zerbrochene Radwerk eine Vegetation hervorzubringen und zu erhalten, wie kein Maler sie sich anmutiger, üppiger, frischer und grüner vorstellen konnte. Ein wildes Gärtchen zog sich vor dem Hause her, und es war kaum zu erkennen, wo die lebendige Hecke in das Gebüsch des Waldes überging. Wilde und edle Rosen hatten sich ineinander verflochten, Zaunwinden und je länger, je lieber ebenso unzertrennlich ineinander verschlungen. Über das Dach der Mühle hatte sich der Efeu in einer Weise gelegt, dass eine wahre Merkwürdigkeit daraus geworden war. Wie es um den Speichen und Schaufeln des alten schwarzen Rades blühte und grünte, lässt sich kaum beschreiben. Es war ein Wunder, dass die Fenster des Hauses nicht aus Bonbontafeln bestanden, und kein Wunder war's, wenn Leonard Hagebucher vor Überraschung stehen blieb und rief, »Das ist die Katzenmühle? Oh, was ist aus der geworden? Der Anblick würde einem in den Hundstagen unterm Äquator Kühlung geben. Oh, ist das schön! Nicht wahr? Aber so ist es immer und an jedem Orte. Man braucht die Natur nur ihr Spiel weiter spielen zu lassen. Sie weiß mit den gegebenen Hilfsmitteln üppig zu wuchern. Unter des Katzenmüllers Regierung sah das Ding anders aus. Madame Claudine hat es gelernt, der alten Mutter Isis ihre Wege offen zu lassen und nicht bloß um Haus und Zaun her. »Allah, was haben wir hier?« rief der Afrikaner, als sich plötzlich aus dem Wald- und Gartengebüsch ein weißer Pferdekopf hob und schnaufend und vertraulich sich ihm auf die Schulter legte. »Bei allen Mächten Dschinnistans! Prospero, bist du auch da? Weißt du auch, den Weg hierher zu finden?« »Wahrhaftig, es ist der Engländer vom Bumsdorfer Gutshof«, brummte der Vetter. »Na denn nur zu, die Kompanie wird immer hübscher.« »Ich hab ihn aus seinem Stall gestohlen und wie gewöhnlich selber satteln müssen, Herr Vetter«, sprach Nicola von Einstein aus der Gartentür vortretend. »Seid gegrüßt, ihr Herren. Madame Claudine wird sich freuen, euch zu sehen. Wir haben schon länger, als uns gut ist, allein zusammengehockt.« Eine ältere Dame in schwarzer Kleidung zeigte sich jetzt an dem offenen Fenster der Mühle und nickte freundlich lächelnd dem Wegebauinspektor zu. Geführt von dem Hoffräulein betraten die beiden Männer das Haus und Nicola sagte, »Frau Geduld, hier ist er denn und es soll mir nicht darauf ankommen, seine Abenteuer und Erfindungen zum sechsten Male anzuhören.« »Fragen Sie ihn nur immerhin aus, Frau Geduld. Ich halte mich derweil an den Herrn Vetter, welcher auch das Seinige und zwar jeden Tag erlebt.« »Danke, meine Allerschönste«, sagte der Inspektor und stellte nun den Begleiter in aller Form der Frau Claudine vor. Und diese reichte dem Letzteren die feine, hagere Hand und hieß ihn auf das Herzlichste in ihrem stillen Reiche willkommen. Dem Afrikaner aber ward's zumute, als sei er jetzt wirklich einer großen Hitze in der libyschen Wüste, auf den Landstraßen des Vetters Wassertreter, in den Gassen von Nippenburg, einer argen Verfolgung durch immer von neuem aufspringende Widersacher von allen Hautschattierungen, einem erbärmlichen Geschrei, wilden Wüsten, Rufen, Lärmen und Spektakel glücklich entgangen. Als könne er jetzt wirklich in Sicherheit Platz nehmen und verschnaufen. So tat er. Die Frau Claudine war eine schöne alte Frau mit ruhiger, sanfter Stimme und ruhigen Augen in einem stillen Gesicht. Ihre Bewegungen waren langsam und ein wenig mühsam, wie die einer von schwerer Krankheit Genesenden. Sie trug sich schwarz und hatte im Innern ihrer Hütte gewaltet wie die Natur draußen. Mit dem geringsten Aufwande und den gewöhnlichsten Mitteln hatte sie den verwahrlosten Bau und Aufenthalt des Katzenmüllers und seiner Familie verwandelt als eine geschmackvolle Fee, welche durch ihren Zauberstab ebenso mächtig ist wie andere Leute durch ihr Geld. Sie, Madame Claudine, ließ auch Kaffee bringen durch ein hübsches Bauernmädchen, der Vetter Wassertreter durfte seine Pfeife anzünden, und insgesamt saßen sie nieder zur Unterhaltung. »Fräulein Nicola hat Sie nach Ihrer Art empfangen, Herr Hagebucher«, sprach die Frau Claudine, »aber glauben Sie mir, Sie sind mir hoch willkommen und wir sind auch schon recht gute Bekannte. Wenn die junge Dame die Erzählung ihrer Erlebnisse sechsmal angehört hat, so hat sie jedenfalls gut gehört.« »Ich habe viel gefragt und sie wusste immer ganz schön Bescheid.« »Ach, geben Sie mir noch einmal Ihre Hand, Herr Leonard. Sie müssen mir viel, viel mehr von Ihrem Leben sagen. Ich möchte noch recht vieles von Ihnen wissen.« »Und wir kommen auch, um mehreres mitzunehmen für das, was wir bringen können«, fiel der Wegebauinspektor ein. Wir stecken fest, wir wissen nicht mehr ein und aus, lachte das Fräulein von Einstein. Wir möchten gern wissen, wo die gebratenen Tauben der Zivilisation am dicksten in der Luft fliegen. Wir möchten gern die Frau Claudine bitten, uns zu sagen, wo und wie man sich niederzusetzen hat, um nicht mitten im alten Europa das Tumorkieland recht sehr zu vermissen. Papa und Mama, die Tante Schnödler und der Vetter Wassertreter haben uns wenig Trost geben können, und so sind wir denn zur Katzenmühle gewandert. Ja, ja, es geht mehreren Menschen so. Ach, gnädige Frau, stammelte Leonard mit einem Blick auf das Hoffräulein, welches anfing mit einer Geißblattranke, die sich neugierig in das Fenster bog, zu spielen. »Madame, Frau Claudine, im Grunde ist es so, wie das Fräulein spricht, und so eben fühle ich zum ersten Mal wieder seit langer Zeit eine kühle Hand auf der Stirn. Ich bin freilich zu Ihnen gekommen, weil so viele Leute sagen, Sie allein könnten mir einen Rat für mein verzetteltes Leben geben, denn Sie seien nicht nur eine gute, sondern auch eine kluge Frau, und nicht nur eine kluge Frau, sondern auch eine Weise. Es sei keine geringe Kunst, hier in der Katzenmühle zu leben, meinen die Leute. Wer es aber so könne wie Sie, Frau Claudine, der habe so viel gewonnen, dass er einem anderen recht gut davon abgeben könne, und darum bitte ich, der es vor Tausenden nötig hat, mir einen Rat zu geben und mir zu sagen, was ich mit einem Dasein gleich dem meinigen anzufangen habe. Madame Claudine hatte wieder die Hand des Afrikaners genommen und sah ihn mit einem ruhigen, aber doch sehr traurigen Blick an. »Also, so reden die Leute draußen in der Welt von mir und haben sie zu mir geschickt?« fragte sie. »Ei, ei, soll ich euch den Merlin spielen und im Dickicht verworrene Sprüche vor mich hinsagen, dass ihr neue Rätsel zu den alten aufzulösen bekommt? Was denken die Menschen und was denken Sie, lieber Freund? Ich bin eine alte Frau und Sie sind ein junger Mann. Ich bin müde zum Einschlafen und Sie reiben sich soeben wieder erwachend den Schlaf aus den Augen.« »Ich habe mich unter bittern Schmerzen im harten Kampfe dessen entledigt, was Sie mit allen Kräften wieder gewinnen möchten, und wenn auch das Letztere leichter ist als das Erste, so ist es doch gerade für mich schwer, sehr schwer, die Wege zu zeigen.« »Lassen Sie sich nicht darauf ein, Frau Geduld«, rief Nicola. »Es ist ein undankbarer Herr, der so leicht nicht zu befriedigen ist. Oh Gott, was würde ich darum geben, wenn man mich zum Ratsschreiber von Nippenburg machen wollte? Und wenn ich, wie er, meine Historia zu einer Orgel und einer bunten Leinwandtafel in den Gassen absingen dürfte, dann verlangte ich nichts weiter vom guten Glück und zöge sicherlich nicht so verdrossen und griesgrämlich einher und langweilte die Menschheit. Ach, es weiß selten einer, wie gut er's haben könnte, wenn er nur wollte und wagte, nicht wahr, Frau Claudine?« Während der Vetter Wassertreter bestätigte, dass der Gedanke mit der Drehorgel etwas recht Verlockendes habe und jedenfalls in nähere Überlegung zu ziehen sei, sah die Bewohnerin der Mühle mit noch tieferer Melancholie auf das Hoffräulein und nahm erst nach einem längeren Stillschweigen von neuem das Wort. »Ich kann Sie nicht einladen, Herr Hagebucher, in den Wald zu kommen und bei den 7 Zwergen zu leben, denn es wäre nicht gut und nützlich. Sie haben lange genug nur mit sich allein Haus gehalten, deshalb lassen Sie sich nicht verführen von augenblicklicher Abspannung und Ermüdung. Ach, ich bin keine kluge und noch viel weniger eine weise Frau, obgleich die Leute es sagen. Aber man braucht's auch nicht zu sein, um zu wissen, was den Tod für Sie bedeuten würde. Was für einen anderen Rat könnte ich Ihnen geben, als dass Sie wieder hinausgehen müssen auf den Markt? Und wer sich Ihren Freund nennt, der soll dazu helfen und unter keinen Umständen dazu beitragen, dass Ihnen der gegenwärtige Tag allzu behaglich wird.« »Hab ich es nicht immer gedacht, mein Junge«, rief der Vetter Wassertreter mit Emphase. »Was hilft mir der Großvaterstuhl, wenn ich nicht darin sitzen darf? Nur weiter, Frau Claudine, ich habe meine Meinung schon längst gewusst und ich habe sie nur nicht ausdrücken können. Warte, mein Söhnchen, wir werden dir schon Nadeln aus jeglichem Sitz wachsen lassen. Nur immer weiter, liebste Frau Claudine.« Lächelnd fuhr die Madame Claudine fort. »Der Vorschlag mit dem Drehorgelbild und dem schönen Lied dazu gefällt auch mir ausnehmend wohl, und es wäre meine feste Meinung, dass wir nichts Besseres tun können, als ihn so schnell als möglich zur Ausführung zu bringen. Ja, es ist mein völliger Ernst, lieber Freund, und ich glaube auch nicht, dass man dadurch gegen die Sitte der Zeit verstoße.« »Nicht im Geringsten«, rief Nicola von Einstein, »das wäre noch besser, nicht im Allergeringsten.« »Was jedermann tut, kann auch einer aus dem hintersten Afrika machen«, brummte der Vetter. »Leonard, fasse dich kurz auf, die Auslagen soll's mir nicht ankommen und den rechten Schick traue ich dir schon zu.« »Mein Jammer muss doch recht komisch sein, dass alle das Lachen ihrer Teilnahme beifügen«, sagte Leonard kläglich und mit einem etwas vorwurfsvollen Blick auf die Frau Claudine. »Man hat auch recht, und das Wort ist alt genug, dass der für den Spott nicht zu sorgen braucht, welcher den Schaden hat. Es ist sehr komisch, und ich will auch lachen wie die anderen, und wisst ihr, was ich tun werde, Vetter? Mit einer Drehorgel werde ich nicht im Lande umziehen, aber eure Steine will ich zerklopfen an eurer Landstraße, Herr Vetter. Bei Allah, das werde ich tun, und morgen werde ich damit beginnen. Das ist mein Entschluss, und niemand soll mir mehr dreinreden. Bei Allah, wie dumm der Mensch sein kann, ist es mir doch noch gar nicht eingefallen, dass ich die Philosophie, die ich im Tumorkielande theoretisch übte, im Lande der Deutschen praktisch ausführen könne. Beim Ring des Königs Salomo, jetzt habe ich des guten Rates genug. Ich will nichts mehr hören, sondern meine Tage zerklopfen wie den Basalt an euren Landstraßen, und eure Zivilisation mag über meine Gedanken und Hirn Gespinste weggehen und fahren. Was kümmert's mich? Nein, nein, was hat sie auch angetrieben, uns jenen dorther zu schleppen? Auch wir kommen selten genug dazu, uns einer guten Stunde zu freuen, und es ist durchaus nicht nötig, dass man uns ungeladen eine Fratze in den Sonnenschein schneide. O, Frau Geduld, werden Sie einmal recht ungeduldig und sagen Sie dem Herrn aus dem Mohrenlande, dass wir unsere Meinungen und Ratschläge keineswegs wie Brombeeren hergeben. Aber noch besser, rufen Sie die Christine mit dem Besen und lassen Sie ihr Haus kehren. Guten Abend, Madame, guten Abend, Gentlemen. Ich hab an meinem eigensten Eigensinn schwer genug zu tragen und brauche mir von keinem anderen dazu, mit dem Borstwirsch durch die blaue Minute fahren zu lassen. Guten Abend, meine Herrschaften. Guten Abend, Herr Leonard Hagebucher. Vielleicht treffen wir in einer besseren Stimmung wieder zusammen.« Sie hatte der Frau Claudine die Stirn geküsst und war zur Tür hinausgesprungen. Sie saß auf dem weißen Pferde und grüßte mit lachender Schönheit, die nun gar seltsam mit ihren ärgerlichen Worten kontrastierte, über die Hecke. Als die lustige, grazienhafte Erscheinung im Walde verschwunden war, saßen die beiden Männer noch eine geraume Weile sehr verblüfft da und starrten ins Leere, bis die Frau Claudine seufzte: »Mein armes Kind, geh nur. Es darf dich niemand schelten um deine Ungeduld. Ihr lieben Herren, da ist auch eine glatte Stirn und krause Gedanken darunter, und keiner in der Welt draußen, ihre Gespielinnen nicht und ihre Mutter nicht, kann so viel davon wissen als ich. Und sie kommt ebenfalls zu mir, um auf die Tropfen zu horchen, die von dem zerbrochenen, nutzlosen Rad meiner Mühle klingen. Aber auch sie ist so jung, als dass die Lehre dieses Klanges den rechten Sinn für sie haben könnte, und zu jung sind auch Sie, Herr Leonard.« Mit den letzten Worten hatte sich die Bewohnerin der Katzenmühle von neuem an den Afrikaner gewendet und fuhr jetzt fort: Ich wollte ihrer nicht spotten, mein Kind. Es ist auch eine Kunst wie so manches andere. Und wenn ich voreinst mehr davon wusste, so habe ich das gleich so manchem anderen lange verlernt hier in der Stille. Es ist ein übel Lachen in der Katzenmühle, wenn man allein sitzt und auf das Fallen der Wassertropfen horcht und auf den Herd tiefer im Walde. Man lernt das Lachen und den Spott nicht in der Einsamkeit. Weshalb wollen Sie das, was Sie in der Wüste erlebten und dachten, nicht auf eine Tafel malen, um es dem Volke zu zeigen und zu deuten? Viele kluge und gute Leute haben dasselbe getan und so einen großen Nutzen gestiftet, indem sie ihr Schicksal, ihre schweren Mühen und Arbeiten, ihr Glück und Unglück sing- und sagbar machten. Denken Sie nach über das, was Sie erlebten, hier im Walde, auf der Landstraße des Herrn Vetters, in Ihrer Eltern Hause, überall denken Sie darüber nach und wenn Sie wollen, können Sie auch niederschreiben, was Sie für nützlich und neu halten. Es ist im schönen Sommer, die Tage sind lang und man hat volle Zeit, sich allerlei zu überlegen, bis der Herbst in das Land kommt. Nachher, wenn Sie genug zusammengetragen haben, reden Sie zu dem Volk davon. Sie werden 1000 Hörer finden und wenn Sie Ihre Sache recht machen, so sollen Sie sich wundern, wie schnell sich Steine in Gold, Verdruss in Wohlbehagen und großes Elend in noch größeres und sehr dauerhaftes Glück verwandeln können. »Was sagst du, Leonard? Was habe ich dir gesagt?« rief der Wegebauinspektor in heller Begeisterung. »Haben wir an die rechte Tür geklopft? Oh, Frau Claudine, was hätte aus mir werden können, wenn Sie anno 19 in Mainz an der Tür der Zentraluntersuchungskommission auf mich gewartet hätten? Rühr dich, Leonard, und küsse der Madame Claudine die Hand, oder ich ziehe die meinige so vollständig von dir ab, wie nur je der Stamm Levi von der übrigen Vetternschaft, wenn der Kirchenzehnten in Gefahr kam, weil Bacchus und Venus, Baal oder der Drache zu Babel es billiger taten.« Die Herrin der Katzenmühle erhob drohend lächelnd den Finger und sagte, »Herr Vetter, Herr Vetter, es ist sicherlich zu jeder Zeit ein schweres Stück Arbeit gewesen, Sie einen Weg zu führen, den Sie nicht gehen wollten. Jetzt halten Sie gefälligst den Mund und lassen mich aussprechen. Sie fallen vom Monde herab, Herr Hagebucher, und haben somit viel zu erzählen. Singen Sie Ihr Lied vor Ihrer bunten Tafel und das Leben der Gegenwart, das Sie unter so großen Mühen wiederzufinden suchen, wird gewiss zu Ihnen kommen und wohl Ihnen, wenn es Sie nicht ertränkt und erstickt mit seinen bittern, trüben Bluten.« Leonard Hagebucher hatte die Stirn tief gesenkt. Der Vetter Wassertreter aber schlug von Neuem mit großer Gewalt auf sein Knie und rief begeistert, »Madame Claudine, der Bursche kann's machen und ich werde ihm helfen. Hurra, da sollen nicht Nippenburg und Bumsdorf allein Augen und Ohren aufsperren. Vivat, jetzt haben wir eine Beschäftigung für den Winter.« »Wo steht euer trefflicher Gaul, Herr Wegebauinspektor?« unterbrach die Frau Claudine den Entzückten, und der Vetter, der gerne noch länger das Wort behalten hätte, antwortete, »Nun im Ochsen wie gewöhnlich.« »So tut mir den Gefallen, Liebster, und schlendert hin zum Ochsen. Reitet heim und lasst mir diesen hier noch einige Augenblicke allein. Ich schicke ihn euch so bald als möglich nach. Ihr habt mir ein freundliches Zutrauen erwiesen, Herr Vetter, indem ihr euren Schützling mir zuführtet, und dass ich dasselbe nicht täuschen werde, wisst ihr. Lasst mir den Herrn Leonard noch ein Stündchen, ich verspreche euch auch, dass ihr noch viele Freude an ihm erleben sollt.« Der Vetter Wassertreter machte eine Bewegung, als ob er sich die Hände wasche, und sagte greinend, indem er sich langsam erhob, »Madame Claudine, es ist sicher, dass ihr eine kluge Frau seid und dass man sich auf euch jederzeit verlassen kann, auch wenn ihr einem den Stuhl vor die Tür setzt. Ich habe schon Zerbrechlicheres als den Vetter Hagebucher in eure Hände gelegt. Also wünsche ich euch hiermit einen guten Abend und marschiere eurem Wunsche gemäß nach dem Ochsen. bringt ihn rum, ich meine den Jüngling aus Afrika, und lasst nicht los, ehe ihr seiner Unmündigkeit auf die Beine geholfen habt. Sei brav, Leonard, und bedenke, wie viel Liebe und Ehre dir angetan wird. Solltest du mich bis gegen 2 Uhr morgens noch nötig haben, so melde dich unter meinem Fenster. Du weißt, dass der Schlaf meine schwache Seite ist.« »Guten Abend, Herr Wegebauinspektor«, rief die Frau Claudine ein wenig ungeduldig. Der Vetter Wassertreter küsste mit großer Zierlichkeit die Hand gegen sie und verschwand endlich pfeifend hinter den Büschen, ein gut Stück Weges begleitet von dem Wächter der Katzenmühle, einem stattlichen weißen Spitzhund, dessen Verwandtschaft in sehr guten Umständen auf dem Bumsdorfer Edelhofe lebte. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 14. Mai 2024.